Ihr sollt euch keinen Götzen machen, noch Bild, und sollt euch keine Säule aufrichten, noch keinen Mahlstein setzen in eurem Lande, dass ihr davor anbetet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Haltet meine Sabbate und fürchtet euch vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zu seiner Zeit, und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat, und sollt Brots die Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlafet und euch niemand schrecke. Ich will die bösen Tiere aus eurem Lande tun und soll kein Schwert durch euer Land gehen. Ihr sollt eure Feinde jagen und sie sollen vor euch her ins Schwert fallen. Eurer 5 sollen 100 jagen und eurer 100 sollen 10.000 jagen, denn eure Feinde sollen vor euch herfallen ins Schwert. Und ich will mich zu euch wenden und will euch wachsen und mehren lassen und will meinen Bund euch halten. Und sollt von dem Führenden essen und wenn das Neue kommt, das Führende wegtun. Ich will meine Wohnung unter euch haben und meine Seele soll euch nicht verwerfen. Und will unter euch wandeln und will euer Gott sein, so sollt ihr mein Volk sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführet hat, dass ihr nicht ihre Knechte wäret, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufgerichtet wandeln lassen. Werdet ihr aber mir nicht gehorchen und nicht tun diese Gebote alle und werdet meine Satzungen verachten und eure Seele meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet meinen Bund lassen anstehen, so will ich euch auch solches tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, Schwulst und Fieber, dass euch die Angesichter verfallen und der Leib verschmachte. Ihr sollt umsonst euren Samen sehen und eure Feinde sollen ihn fressen. Und ich will mein Antlitz wider euch stellen und sollt geschlagen werden vor euren Feinden und die euch hassen sollen über euch herrschen und sollt fliehen, da euch niemand jaget. So ihr aber über das noch nicht mir gehorchet, so will ich's noch 7-mal mehr machen, euch zu strafen um eure Sünde, dass ich euren Stolz und Heizstarrigkeit breche und will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen. Und eure Mühe und Arbeit soll verloren sein, dass euer Land sein Gewächs nicht gebe und die Bäume im Lande ihre Früchte nicht bringen. Und wo ihr mir entgegenwandelt und mich nicht hören wollt, so will ich's noch 7-mal mehr machen, auf euch zu schlagen um eurer Sünde willen. Und will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euer weniger machen und eure Straßen sollen wüst werden. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir züchtigen lassen und mir entgegenwandeln, so will ich euch auch entgegenwandeln und will euch noch 7-mal mehr schlagen um eurer Sünde willen. Und will ein Rachschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und ob ihr euch in eure Städte versammelt, will ich doch die Pestilenz unter euch senden und will euch in eurer Feinde Hände geben. Dann will ich euch den Vorrat des Brots verderben, dass 10 Weiber sollen euer Brot in einem Ofen backen, und euer Brot soll man mit Gewicht auswägen, und wenn ihr esset, sollt ihr nicht satt werden. Werdet ihr aber dadurch mir noch nicht gehorchen und mir entgegenwandeln, so will ich auch euch im Grimm entgegenwandeln und will euch 7-mal mehr strafen um eure Sünde, dass ihr sollt eurer Söhne und Töchter Fleisch fressen. Und will eure Höhen vertilgen und eure Bilder ausrotten und will eure Leichname auf eure Götzen werfen und meine Seele wird an euch Ekel haben. Und will eure Städte wüst machen und eures Heiligtumskirchen einreißen und will euren süßen Geruch nicht riechen. Also will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde so darinnen wohnen, sich davor entsetzen werden. Euch aber will ich unter die Heiden streuen und das Schwert ausziehen hinter euch her, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte verstöret. Alsdann wird das Land sich seine Feier gefallen lassen, solange es Wüste liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land feiern und sich seine Feier gefallen lassen. Solange es wüst liegt, darum, dass es nicht feiern konnte, da ihr es sollet feiern lassen, da ihr darinnen wohntet. Und denen, die von euch überbleiben, will ich ein feig Herz machen in ihrer Feinde Land, dass sie soll ein rauchendes Blatt jagen und sollen fliehen davor, als jage sie ein Schwert und fallen, da sie niemand jaget. Und soll einer über den anderen hinfallen, gleich als vor dem Schwert, und doch sie niemand jaget, und ihr sollt euch nicht auflehnen dürfen wider eure Feinde. Und ihr sollt umkommen unter den Heiden, und eurer Feinde Land soll euch fressen. Welche aber von euch überbleiben, die sollen in ihrer Missetat verschmachten in der Feinde Land. Auch in ihrer Väter Missetat sollen sie verschmachten. Da werden sie dann bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, damit sie sich an mir versündiget und mir entgegengewandelt haben. Darum will ich auch ihnen entgegenwandeln und will sie in ihrer Feinde Land wegtreiben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen, und dann werden sie sich die Strafe ihrer Missetat gefallen lassen. Und ich werde gedenken an meinen Bund mit Jakob und an meinen Bund mit Isaak und an meinen Bund mit Abraham und werde an das Land gedenken, das von ihnen verlassen ist und sich seine Feier gefallen lässet, dieweil es wüst von ihnen liegt und sie sich die Strafe ihrer Missetat gefallen lassen. Darum, dass sie meine Rechte verachtet und ihre Seele an meinen Satzungen Ekel gehabt hat. Auch wenn sie schon in der Feinde Land sind, habe ich sie gleichwohl nicht verworfen und ekelt mich ihrer nicht also, dass es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit ihnen sollte nicht mehr gelten, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Und will über sie an meinen ersten Bund gedenken, da ich sie aus Ägyptenland führte vor den Augen der Heiden, dass ich ihr Gott wäre, ich der Herr. Dies sind die Satzungen und Rechte und Gesetze, die der Herr zwischen ihm und den Kindern Israels gestellt hat, auf dem Berge Sinai durch die Hand Moses. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen. Wenn jemand dem Herrn ein besonderes Gelübde tut, dass er seinen Leib schätzet, so soll das die Schatzung sein. Ein Mannsbild 20 Jahre alt bis ins 60. Jahr sollst du schätzen auf 50 silberne Sekel nach dem Sekel des Heiligtums. Ein Weibsbild auf 30 Sekel. Von 5 Jahren bis auf 20 Jahre sollst du ihn schätzen auf 20 Sekel, wenn's ein Mannsbild ist, ein Weibsbild aber auf 10 Sekel. Von einem Monat an bis auf 5 Jahre sollst du ihn schätzen auf 5 silberne Sekel, wenn's ein Mannsbild ist, ein Weibsbild aber auf 3 silberne Sekel. Ist er aber 60 Jahre alt und darüber, so sollst du ihn schätzen auf 15 Sekel, wenn's ein Mannsbild ist, ein Weibsbild aber auf 10 Sekel. Ist er aber zu arm zu solcher Schatzung, so soll er sich vor den Priester stellen und der Priester soll ihn schätzen. Er soll ihn aber schätzen, nachdem seine Hand des, der gelobet hat, erwerben kann. Ist es aber ein Vieh, das man dem Herrn opfern kann? Alles, was man des dem Herrn gibt, ist heilig. Man soll's nicht wechseln, noch wandeln, ein Gutes um ein Böses oder ein Böses um ein Gutes. Wird's aber jedermann wechseln, ein Vieh um das andere, so sollen sie beide dem Herrn heilig sein. Ist aber das Tier unrein, dass man es dem Herrn nicht opfern darf, so soll man's vor den Priester stellen. Und der Priester soll es schätzen, ob's gut oder böse sei. Und es soll bei des Priesters Schätzen bleiben. Will's aber jemand lösen, der soll den Fünften über die Schatzung geben. Wenn jemand sein Haus heiliget, dass es dem Herrn heilig sei, das soll der Priester schätzen, ob's gut oder böse sei, und danach ist der Priester schätzet, so soll's bleiben. So es aber der, so es geheiliget hat, will lösen, So soll er den fünften Teil des Geldes, über das er geschätzet ist, darauf geben. So soll's sein werden. Wenn jemand ein Stück Acker von seinem Erbgut dem Herrn heiliget, so soll er geschätzet werden, nachdem er träget. Träget er ein Homer Gerste, so soll er 50 Sekel Silber gelten. Heiliget er aber seinen Acker vom Halljahr an, so soll er nach seiner Würde gelten. Hat er ihn aber nach dem Halljahr geheiliget, so soll ihn der Priester rechnen nach den übrigen Jahren zum Halljahr und danach geringer schätzen. Will aber der, so ihn geheiliget hat, den Acker lösen, so soll er den fünften Teil des Geldes, über das er geschätzet ist, darauf geben. So soll er sein werden. Will er ihn aber nicht lösen, sondern verkauft ihn einem andern, so soll er ihn nicht mehr lösen. Sondern derselbe Acker, wenn er im Halljahr los ausgehet, soll dem Herrn heilig sein wie ein verbannter Acker und soll des Priesters Erbgut sein. Wenn aber jemand einen Acker dem Herrn heiliget, den er gekauft hat, und nicht sein Erbgut ist, so soll ihn der Priester rechnen, was er gilt, bis an das Halljahr. Und er soll desselben Tages solche Schatzung geben, dass er dem Herrn heilig sei. Aber im Halljahr soll er wieder gelangen an denselben, von dem er ihn gekauft hat, dass er sein Erbgut im Lande sei. Alle Würderung soll geschehen nach dem Segel des Heiligtums, ein Segel aber macht 20 Gerer. Die Erstgeburt unter dem Vieh, die dem Herrn sonst gebühret, soll niemand dem Herrn heiligen, es sei ein Ochse oder Schaf, denn es ist des Herrn. Ist aber an dem Vieh etwas Unreines, so soll man's lösen nach seiner Würde und darüber geben den Fünften. Will er es nicht lösen, so verkaufe man's nach seiner Würde. Man soll kein Verbanntes verkaufen noch lösen, das jemand dem Herrn verbannet, von allem, das sein ist, es seien Menschen, Vieh oder Erbacker. Denn alles Verbannte ist das Allerheiligste dem Herrn. Man soll auch keinen verbannten Menschen lösen, sondern er soll des Todes sterben. Alle Zehnten im Lande, beides vom Samen des Landes und von den Früchten der Bäume sind des Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Will aber jemand seinen Zehnten lösen, der soll den Fünften darüber geben. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen und was unter der Rute gehet, das ist ein heiliger Zehnte dem Herrn. Man soll nicht fragen, ob's gut oder böse sei, man soll's auch nicht wechseln. Wird es aber jemand wechseln, so soll beides heilig sein und nicht gelöset werden. Dies sind die Gebote, die der Herr Mose gebot an die Kinder Israels auf dem Berge Sinai.